Vielen Dank, Stefan. Ihr habt jetzt ganz kurz Zeit, euch Fragen nochmal genauer zu überlegen oder auch dann eure Einschätzungen und Statements mit uns zu teilen. Ja, hallo. Es ist vorgekommen in dem Vortrag, dass Open Source wesentlich, also ein wesentlicher Faktor war, dass es groß geworden ist, weil Geld investiert wurde. Das ist wahrscheinlich die einzige wesentliche Triebkraft, oder? Nein, das ist nicht die einzige wesentliche Triebkraft. Das wollte ich nur deutlich machen, dass dieser Aspekt schon auch eine Rolle gespielt hat, einfach durch Investitionen. Aber was ganz wichtig ist, dass einfach die Leute ganz individuell sich entschieden haben, eine bestimmte Menge meiner Zeit stecke ich einfach da rein und da verdiene ich jetzt kein Geld mit. Das heißt, viele Studierende haben freie Software produziert oder Leute, die sich das irgendwie anders leisten konnten. Und, aber faktisch bedeutet das, sie müssen ja ihren Alltag trotzdem finanzieren, in irgendeiner Form. Auch sie als individuelle Produzentinnen und Produzenten von freier Software zum Beispiel sind natürlich in der Logik drin und das heißt, wir brauchen jeden Tag Geld. Und das Geld muss irgendwie herkommen. Das heißt, es geht nicht nur um die Investitionen, die große Konzerne gemacht haben, sondern es geht auch um die individuellen Beiträge, die Leute geleistet haben, indem sie einfach darauf verzichtet haben, zum Beispiel stattdessen Geld zu verdienen, indem sie jetzt irgendwo Lohnarbeiten gehen. Und diese Entscheidung hat es 100.000-fach gegeben auf der ganzen Welt, in unterschiedlicher Weise, je nachdem. Manche haben es dann auch in der Freizeit gemacht und haben trotzdem das neben der Lohnarbeit gemacht, ganz unterschiedlich. Aber es sind Beiträge nach dem Slogan, den ich am Schluss nannte, beitragen statt tauschen. Ja, ich fand sehr spannend die Aussage, dass also Kapitalismus jetzt, wenn ich es richtig wiedergebe, nur in der Struktur schon Kommunismus ist und eigentlich nur eine spezielle Form von Kommunismus ist und diese Fähigkeiten, eben die Produktivkräfte zu entfalten, zum Ausdruck bringt. Wo ich mir schwer tue, ist, also Kapitalismus hat ja historisch auch immer wieder sehr brutal, also das Eigentum oder die Eigentumsfrage ist sehr zentral und wurde ja historisch immer wieder sehr brutal durchgesetzt. Und das hat ja nun gar nichts mit gemeinsam oder Kommunismus zu tun. Können Sie das noch einmal erläutern, vielleicht diesen Gedankenschritt, warum Kommunismus jetzt oder Kapitalismus eine spezielle Form des Kommunismus sein soll? Grundsätzlich steht dahinter von mir die Überlegung, dass alle Gesellschaftsformen, die es historisch gegeben hat und geben wird, sind Realisationsformen dessen, was menschliche Möglichkeit überhaupt ist. Wir sind sozusagen mit einer bestimmten Ausstattung in der Welt und mit dieser Ausstattung können wir jetzt umgehen bei der Herstellung unserer Lebensbedingungen. Da können wir sowas wie Sklavenhaltergesellschaft draufbauen. Das ist eine sehr eingeschränkte Form der Entfaltung menschlicher Möglichkeiten. Da können wir Feudalismus machen, da waren die Bauern schon freier, mussten nur den Zehnten ablegen und wurden beschützt. Guter Deal. Aber auch eine sehr eingeschränkte Form der Realisierung kommunistischer Potenzen. Kapitalismus dagegen ist schon eine sehr, sehr weitgehende Form der Freisetzung individueller Möglichkeiten. Allerdings in einer Form, die gegeneinander gerichtet ist, wo die einen sich immer auf Kosten von anderen durchsetzen. Aber unter diesen Bedingungen sind ja die ganzen bürgerlichen Freiheitsrechte entstanden. Die sind nicht zufällig in die Welt gekommen, weil irgendwelche Leute das gut fanden, sondern weil sie in der Form auch notwendig sind. Sie sind historisches Produkt. Und so wird auch die unbeschränkte Entfaltung menschlicher Möglichkeiten ein historisches Produkt sein, eine Notwendigkeit werden. Und diese Notwendigkeit kommt aus der prinzipiellen Möglichkeit, das auch tun zu können. Und das wäre dann meine These, die man kritisieren kann. Ich behaupte, ja, das ist menschliche Möglichkeit und wenn es menschliche Möglichkeit ist, wird es realisiert werden, weil Menschen immer danach streben, mehr Freiheit umzusetzen, mehr individuelle Freiheit durchzusetzen. Aber das unter Bedingungen, die ziemlich dagegen gerichtet sind. Also eine Art zivilisatorischer Prozess hin zu diesem Kommunismus. Genau, der Kapitalismus hat seinen zivilisatorischen Horizont überschritten. Und wir befinden uns in einer Umbruchssituation, wo er sich auf seiner eigenen Grundlage nicht mehr gut reproduzieren kann, das sind diese Krisen, und gleichzeitig die Voraussetzungen hervorgebracht hat, die wir brauchen, um darüber hinausgehen zu können. Was aber so schwierig ist, ist dann wieder die widersprüchliche Seite, weil es natürlich im Kapitalismus Interessengruppen gibt, die das nicht zulassen werden, weil sie Privilegien verlieren. Und das möglicherweise mit aller Macht, die zur Verfügung steht, mit Waffengewalt und ich weiß nicht was, durchsetzen werden. Deswegen, das ist kein Selbstgänger. Es ist ein historischer Prozess der Kämpfe und der Auseinandersetzungen. Aber die Kämpfe finden nicht mehr auf der Ebene statt, Die eine Interessengruppe setzt sich jetzt auf Kosten der anderen durch und irgendwann ist diese eine dann eine Interessengruppe. Früher war so das Bild die Arbeiterklasse, die repräsentiert dann die allgemeinen Interessen und dann ist alles gut, wenn die sich durchsetzt. Sondern die Konflikte sind jetzt andere, die laufen entlang der Frage, können wir mehr Freiheit auch individuell erreichen in dem Prozess der Durchsetzung der Entfaltung? Und das läuft überall, auf allen Ebenen, in allen politischen Formen, in allen Institutionen, im Alltag, im persönlichen Leben, im politischen Leben. Auf allen Ebenen finden diese Prozesse statt. Das kann man spüren, überall. Und es gibt keine Garantie, das Einzige, was wir haben, sind wir selbst. Wir haben uns nur selbst. Ich muss jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli spielen kurz. Mach das. Und also Marx selbst und verschiedenste Marxistinnen haben ja immer wieder abgeleitet, dass ja, der Kapitalismus dann irgendwann zugrunde gehen würde. Und das ist bisher noch nie eingetroffen. Vielleicht kannst du erläutern, warum du jetzt sehr stark davon ausgehst. Also nochmal, was sich da jetzt grundlegend geändert hätte. Also die Frage war ja auch schon früher, als die Marxistinnen und Marxisten... ich könnte mich durchaus auch noch als ein solcher bezeichnen, nur auf eine ziemlich unkonventionelle Art und Weise vielleicht. Die Voraussagen gingen ja davon aus, der Kapitalismus bricht zusammen und dann ist er irgendwie weg. Und dann ist aber immer die Frage, was kommt dann? Und alle Vorstellungen, die da waren und die auch historisch probiert wurden, liefen darauf hinaus, Warenproduktion, also im Prinzip wie bisher produziert wurde, anders zu organisieren, nämlich planwirtschaftlich. Und es hat sich gezeigt, dass wenn man schon mal Warenproduktion macht, ist die Planwirtschaft die schlechtere Wahl. Die funktioniert schlicht nicht, weil Gesellschaft viel zu komplex ist, als dass man Bedürfnisse planen könnte. Das hat sich einfach historisch als wahr erwiesen, würde ich mal behaupten. Neben den anderen Fragen von Demokratie und so weiter, die finde ich aber nicht wesentlich, sondern ich finde wesentlich, dass die Produktion der Lebensbedingungen zur Befriedigung unserer Bedürfnisse unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, wenn man schon mal Warenproduktion macht, besser funktioniert, weil das viel flexibler ist. Und das heißt, bricht Kapitalismus zusammen, kommt nicht automatisch etwas Besseres, Neues, sondern es kommt was anderes und ich fürchte irgendeine Form von, ich weiß nicht, degenerierter Bandenkapitalismus oder keine Ahnung, was dann kommt. Also der Kapitalismus hat ja diese ganzen destruktiven Potenzen, wo der Kollege auch gerade sagte, was ist dann mit Gewalt und mit Krieg und so weiter und so fort. Und wir sehen ja in bestimmten Regionen der Welt, dass genau diese Potenzen dann auch freigesetzt werden. Also Syrien ist ein einziges Schlachtfeld, wo partielle Interessengruppen jetzt aufeinander losgehen. Das ist ja nicht nur, wie das immer in den Medien dargestellt wird, eines zwischen dem Regime und den Rebellen oder so, sondern die schlagen sich ja gegenseitig die Köpfe ein. Also eine Form der partiellen Interessenauseinandersetzung, wo die einen nur noch den anderen totschlagen. Und das sind die destruktiven Potenzen, die in dieser Logik drinstecken, die dann auch religiös verbrämt werden und so weiter und so fort. Und mit diesen destruktiven Potenzen kann man nicht so umgehen, dass man sagt, naja, lass mal den Kapitalismus zusammenbrechen und danach wird alles gut. Keine Chance. Das heißt, ich denke, es ist historisch wichtiger denn je, dass wir uns organisieren, zusammenschließen, kämpfen gegen die schlechten Sachen und andere Sachen aufbauen. Das würde ich ableiten irgendwie aus der Situation. Ja, es gibt ja kritische, linke, wie auch immer Bewegungen, die gegen schlechte Erscheinungen in dieser Gesellschaft kämpfen schon sehr lange. Warum haben die aber keine grundsätzliche Veränderung im Sinne von der Freisetzung der freien Gesellschaft oder so gebracht? Warum haben die das bisher nicht geschafft? Weil es sind erstmal primär Gegenbewegungen, gegen die Verschlechterung von, in Deutschland jetzt zum Beispiel ist wieder geplant, Hartz IV, ALG II heißt das, ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt, das zu verschärfen. Da wird es eine Bewegung dagegen geben und die ist notwendig, die brauchen wir. Oder gegen die, den Umgang mit Menschen, die jetzt von Lampedusa gekommen sind und in Hamburg und in Berlin sind und von der Polizei drangsaliert werden. Dagegen muss man sich wehren, das ist nötig. Aber das konstituiert keine neue Art und Weise, unsere Lebensbedingungen herzustellen. Es ist eine Voraussetzung, aber noch nicht die Sache selbst. Und deswegen ist mein Fokus und meine Betonung und mein Blick so sehr auf die Commons-Bewegung, weil die einen produktiven Aspekt haben. Die stellen nämlich Lebensbedingungen her, setzen neue Produktionsweisen in die Welt. In ganz kleiner Form, in Keimform. Deswegen der Blog. In Keimform setzen sie das in die Welt. Das ist noch nicht das Perfekte für sich, das ist widersprüchlich, muss es sein. Aber es gibt eine Idee davon, wie man, wenn man das verallgemeinert denkt, eine freie Gesellschaft funktionieren könnte, eine Idee davon, mit allen Widersprüchen. Also auch da darf man keine Gut und Schlecht, Schwarz und Weiß Diskussion machen, das bringt gar nichts, sondern man muss versuchen zu erkennen, welche Potenz darin steckt. Und darum geht es mir, also um das Neuschaffen von Dingen neben den notwendigen Bedingungen, die gegen Verschlechterungen oder so laufen. Vielleicht wäre es ein guter Zeitpunkt, dass du ein paar konkrete Projekte nennen könntest oder so Initiativen, dass man ja, sich ganz konkret vorstellen kann, was diese Initiativen sind, welche Beispiele es gäbe. Also ich bin selber ja Ingenieur und Informatiker, deswegen komme ich aus diesem Bereich. Als erstes paradigmatisch neues Beispiel ist eben die freie Softwarebewegung zu nennen. Die hat gebrochen mit dem alten proprietären Modell, das heißt, den Quellcode bei sich zu behalten, zuzumachen, keinen anderen reingucken zu lassen, Geschäftsgeheimnis und so. Und hat gesagt, nein, wir machen eine Lizenz, die es erlaubt, dass andere diesen Quellcode benutzen können, ihn weiterentwickeln können, um die Kooperation zu verstärken und so weiter. Diese Lizenzen, übrigens auch sehr interessant, basieren ja auf dem normalen Recht, also dem Copyright oder Urheberrecht, drehen aber zum Teil die Logik dieses Urheberrechts, des Copyrights, um. Weil das Urheberrecht und das Copyright ist eine kodifizierte Exklusionslogik. Es ist dazu da, dass ich als Produzent von Immaterialgütern andere ausschließe davon, dass sie das nutzen können, was ich produziere. Aber diese Rechtsform wurde jetzt genutzt, um da drauf freie Lizenzen zu machen, die sagen, ich als exklusiver Eigentümer meines Produkts entscheide jetzt, alle dürfen es nutzen. Indem der Sinn sozusagen des Copyrights umgedreht wird. Das war ein sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung der freien Softwarebewegung, andere einzuladen, zu kooperieren. Und diese Kooperation war sehr erfolgreich und hat dann zu all dem geführt, was wir heute haben. Das Internet wird es nicht geben, hätte es die freie Softwarebewegung nicht gegeben. Viele Produkte wird es nicht geben. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was heute sehr interessant ist und eine sehr schnelle Entwicklung durchmacht, ist die Übertragung dieses Prinzips auf den Bereich der freien Hardware, Open Source Hardware, wo es im elektronischen Bereich verschiedene Projekte gibt. Sehr bekannt geworden ist Arduino, also so eine Hardware-Plattform, wo es auch eine Firma gibt, also auch Kooperationen mit Firmen sind da immer mit dabei, die das Layout von diesen Platinen und die Pläne und so weiter frei veröffentlicht, alle einlädt, auf dieser Grundlage Hardware zu bauen, freie Hardware zu bauen, elektronische Hardware. Auch das ist sehr interessant zu beobachten, weil Arduino ist auch eine Firma, wo man dann, wenn man selber das nicht sich zusammenbauen möchte, kann man diese Boards, diese Steuerboards kaufen. Und da aber alles offen ist, können natürlich andere Produzenten das nachmachen. Und es findet auch statt. Es gibt Dutzende chinesische Firmen, die natürlich sofort sich das genommen haben und dann das nachgebaut haben. Sind die erfolgreich? Wenig bis kaum. Warum? Weil die Firma Arduino und das Projekt Arduino zusammen eine Ökologie von Kooperation aufgebaut haben, wo die Community, die an dem freien Anteil interessiert ist, an der Offenlegung des Wissens, und die Firma derartig kooperieren, dass beide in diesem Zusammenschluss was haben davon. Die einen können ihre Boards verkaufen und die anderen können mit diesen Boards arbeiten, was machen, schicke Projekte realisieren. Da gibt es ganz viele, Arduino gibt es in allen möglichen Zusammenhängen wird es genutzt, für Kunst ganz viel und so. Und noch ein Beispiel vielleicht, auch ein widersprüchliches Projekt, aber ich finde es trotzdem sehr spannend, ist Open Source Ecology. Das ist dieses Projekt, was sich zum Ziel gesetzt hat, die 50 oder 40 wichtigsten Produktionsmaschinen zu konstruieren, die man braucht, damit eine lokale Community sich selbst versorgen kann. Produktionsmittel, da geht es also um Traktoren, um Brotbackautomaten, um, was weiß ich, landwirtschaftliche Geräte und so weiter und so fort, die in diesem Projekt gebaut werden. Die Pläne werden dann wieder veröffentlicht, sodass alle in der Welt, die diese Pläne nutzen können, sie nutzen können und diese dann verändern und die Maschinen verbessern und die Pläne wieder zurückstellen, sodass es eine weltweite Kooperation der Verbesserung von zum Beispiel diesen Produktionsmitteln gibt. Drei Beispiele waren es jetzt. Nachdem es in Graz zum Beispiel sehr viele Gemeinschaftsgärten gibt und auch diese CSA, Community Supported Agriculture oder solidarische Landwirtschaftsprojekte, die sehr verbreiten, und andererseits also Sachen wie freie, selbstverwaltete Räume in Graz, zum Beispiel das Spektral oder das Gmota, würdest du die auch so in eure Keimform-These quasi inkludieren, dass die quasi Keimformen wären, solche Ansätze? Ich würde die mit dazu zählen. Ich hätte sie jetzt auch nennen können, solidarische Landwirtschaft. Wobei da auch es ganz unterschiedliche Formen gibt. Weil ja gerade bei der solidarischen Landwirtschaft, wo es ja immer auch darum geht, Geld zusammenzubringen, um Gärtnerinnen zum Beispiel zu finanzieren, die ihnen zu ermöglichen, sich dann um die gärtnerischen Tätigkeiten zu kümmern. Das ist ja genau die Frage, wie wir mit diesem Widerspruch umgehen. Einerseits etwas über Geld zu regeln, andererseits es aber nicht so zu machen, dass Geld der Faktor ist, der dann die kein Geld haben, auszuschließen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Umgehensweisen. Es gibt so die konventionelle, du abonnierst eine Kiste oder so. Das ist die noch sehr nah an dem Waren produzierenden Verkauf von eben Kisten dran. Oder es gibt Formen, wo gesagt wird, wir haben ein Budget. Dieses Budget muss irgendwie zusammenkommen und wir machen es nach dem Prinzip beitragen statt tauschen. Wie? Alle Leute entscheiden bei einer Bieterversammlung, wie viel sie in den Topf geben können und dann wird geguckt, kommt das Budget zusammen. Und sie entscheiden verdeckt und machen das nach ihren Möglichkeiten, sodass die einen dann sagen können, ich kann mehr geben, ich kann mich aber zum Beispiel nicht daran beteiligen, mal aufs Feld zu gehen. Oder andere können sagen, ich kann fast nichts geben, aber ich würde gerne partizipieren. Das sind dann Möglichkeiten, und das ist wieder jetzt ökonomisch betrachtet, die Entkopplung von Geben und Nehmen. Weil die normale Form im Kapitalismus ist, du gibst genau das Äquivalent in Geld, was du dann in stofflicher Form als Ware zurückbekommst. Das ist ein Äquivalententausch, an dem du dich nur beteiligen kannst, wenn du dieses Geld hast. Und diese Durchbrechung dieser Äquivalentenlogik, dieser Tauschlogik, ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der in den unterschiedlichen Projekten auch unterschiedlich gehandhabt wird. Es ist eine Form des Umgehens genau mit diesem Widerspruch, der da drin steht. Und es gibt keine perfekte Lösung. Und wir können halt immer nur wieder dann auch darüber reden, funktioniert das, wer fliegt jetzt raus, wen machen wir unsichtbar und so weiter und so fort. Permanente Reflexion. Genau. Gibt es weitere Beiträge? Sie haben gesagt, dass Kapitalismus die Open-Source-Community hervorgebracht hat, aber gleichzeitig gibt es viele Versuche, das Ganze auch zu torpedieren. Also dass zum Beispiel Microsoft Open-Source-Quellcode hernimmt, marginal verändert und dann dieses Produkt verkauft wieder, also wo das benutzt wird. Und ja. Es gibt alle Formen, es zu verhindern, kaputt zu machen, zu kooptieren, also einzubeziehen, um es selber für die eigenen Zwecke zu nutzen, alles gibt es. Und Microsoft hat so ziemlich alle Phasen durchgemacht. Erst hat Microsoft gesagt, so ein Scheiß. Dann haben sie gesagt, das ist Kommunismus. Dann haben sie gesagt, das kann nicht funktionieren. Dann haben sie gesagt, naja gut, wir könnten ja mal gucken. Dann haben sie eine Open-Source-Abteilung gegründet. Dann haben sie selber freie Software hergestellt. Und inzwischen besteht dieser Konzern aus einem Teil, wo sie auch freie Software produzieren, aber zum Beispiel dann auch sowas machen wie eine partielle Modifikation oder ihre eigenen Lizenzen mit einbringen und so weiter und so fort. Es gibt alles, es gibt alle Varianten. Und das zeigt genau diese Widersprüchlichkeit, wie schwierig das auch für so einen Giganten wie Microsoft ist, damit umzugehen. Für mich spiegelt das wider, dass sozusagen unsere Einschätzung richtig ist, dass da eine neue Qualität drin steckt, die sie nicht einfach so wegschieben können und nach dem alten Motto so bekämpfen können. Sondern sie müssen auch immer gucken, wie können wir jetzt so agieren, dass wir zum Beispiel nicht die Community verlieren. Weil die Community, haben sie festgestellt, ist die Stärke von so Projekten wie Apache, also dem Internet-Webserver, der groß geworden ist. Oder von den Communities, die sich rund um Firmen gebildet haben, um deren Produkte besser zu machen. Und deswegen haben sie das auch selber gemacht, aber sozusagen in-house haben sie alle Varianten, von der Bekämpfung bis zur Umarmung. Ja, ich wollte auf das eingehen, auf den Punkt, dass es wichtig ist, den Kommunismus bewusst zu gestalten. Und da stellt sich für mich die Frage, haben Sie irgendwelche konkreten Ansätze, wie das dann in Projekten funktionieren kann? Weil was ich erlebe, ist in einem Commons-Projekt in Graz, dass es sehr schwer ist, die Balance zu finden zwischen wer trägt wie viel Verantwortung, wie viel Mitsprache hat man dafür, dass man jetzt einen großen Teil oder einen kleinen Teil beiträgt. Also die konkrete soziale Organisation sehe ich als wesentlich größeres Problem, das jetzt ja, großflächig umsetzen zu können. Es gibt keine Patentlösungen. Das ist auch schon ein Ergebnis der Commons-Forschung von Elinor Ostrom. Die hat sich ja ganz viele eher traditionelle Commons-Projekte auf der Welt angeguckt und hat immer gefragt, warum haben die so lange überleben können? Oder warum sind sie gescheitert? Die hat sich auch gescheiterte Projekte angeguckt. Und hat dann überlegt, kann man da jetzt was Verallgemeinerndes rausziehen? Und sie hat dann so 8 Punkte aufgestellt, die sie beobachtet hat. Ich kriege die jetzt nicht zusammen, aber so 8 verallgemeinerbare Punkte, die aber sehr, sehr allgemein sind. Da gehört dann sowas dazu, wie, dass man zum Beispiel klare Grenzen nach außen machen muss. Also, dass man definieren muss, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Sehr problematischer Punkt, weil die Frage, wer gehört dazu und gehört nicht dazu, enthält im Prinzip diese Exklusionslogik. Aber unter den gegebenen Bedingungen, wenn es um begrenzte Ressourcen gibt, die, wenn man sie teilt, tatsächlich weniger werden, und nicht so wie bei Software, wenn man sie teilt, wird Software mehr. Wenn sie weniger wird, dann muss man sagen, wer sind die Teilhabeberechtigten? Und wie definiert man das? Wie macht man eine Logik da rein, die eben nicht tauschen ist? Das sind die konkreten, schwierigen Fragen, die man nicht allgemein beantworten kann. Deswegen kann ich keine allgemeine Antwort darauf geben und kann nur auf meine letzte Folie versuchen zu verweisen, wo ich so 2 Richtungen versucht habe zu sagen. Die alte Logik zurückdrängen, also alles, was in Richtung Exklusion geht, wo Leute rausgeschmissen werden, dass diese Grenze möglichst weit rausschieben, um möglichst viele Leute einzubeziehen, Formen der Solidarität zu organisieren. Und das andere ist, die Inklusionslogik innerhalb der Projekte zu stärken. Also wie beziehen wir uns positiv aufeinander? Was stärkt auch die Gemeinschaftlichkeit? Zum Beispiel so etwas wie die Frage, wie werden die Ergebnisse eines Commons-Projekts verteilt unter den Teilhabeberechtigten? Die alte Logik ist formal gerecht. Nämlich, wir haben 10 Stück im Ergebnis, wir haben 10 Personen, jeder kriegt 1. So kennen wir das. Das ist die formale Gerechtigkeit bürgerlicher Tauschlogik. Tatsächlich sind Menschen aber nicht gleich, sondern unterschiedlich, haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche große Wünsche, die einen brauchen mehr als die anderen. Das müssen wir abbilden. Also die Frage ist jetzt, wie können wir die großen Bedürfnisse groß befriedigen, sodass die anderen, die kleinere Bedürfnisse haben, nicht das Gefühl haben, oh, das ist jetzt aber unfair. Deswegen würde ich sagen, das Kriterium der Fairness, also eine Verteilung tatsächlich nach Bedürfnissen zu organisieren, ist möglich, aber sie muss sich für alle Beteiligten fair anfühlen. Und formal gerecht 1-1-1-1 zu verteilen, ist im Gefühl unfair. Aber wie stellt man Fairness her? Nur durch Kommunizieren, Kommunizieren, Kommunizieren. Man muss drüber reden. Wir müssen tatsächlich den sozialen Prozess so bewusst gestalten, dass uns diese Unterschiede klar werden. Und das wird uns am Anfang nicht gelingen. Und wir werden uns in die Haare kriegen, weil es diese ganzen verdeckten, eingeübten Logiken auch in unseren Köpfen gibt. Wir bringen die mit. Zum Beispiel formale Gerechtigkeit. Wieso? Sind doch 10 Stück da, soll doch jeder 1 kriegen. Das zu durchbrechen sind bewusste Akte, Akte des Lernens in unseren Projekten. Und davon gibt es wahrscheinlich Hunderte. Das war nur ein Beispiel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich schaffe, das zu formulieren. Was ich gelernt habe, ist, dass sozusagen Open Source wird sozusagen trägt dazu bei, den Untergang des Kapitalismus herbeizuführen. Ich habe das so verstanden, wenn ich jetzt gewisse Segmente zerstöre, indem ich sie offen mache, dann verschwindet der. Das heißt, ich Dinge, die der Kapitalismus produziert, schaue ich, dass ich über Open Source selber produziere, also diese Lebensbedingungen herstelle. Das heißt, all diese Tools, die der Kommunismus, der Kapitalismus vorbringt. Unter anderem sind aber jetzt auch Waffen dabei und das Monopol, das sozusagen die Leute, die es leisten können, Krieg zu führen. Und könnte es nicht sein, dass eben durch Open Source wir dann können wir sozusagen alle unsere Waffen herstellen und werden wir dann auch diese Krisen und diese Waffengewalt weiterhin erleben? Das heißt, wie kann Open Source Kriege verhindern, wäre jetzt meine konkrete Frage. Puh, super schwierige Frage, weil ihr wisst natürlich, habt ihr sicher schon gehört, weil das ist die Story, die alle gebracht haben, dass in die 3D-Drucker auch dann in der Lage sind, bestimmte Teile von Waffen zu produzieren. Das heißt, ich lade mir die Waffe runter und druck sie aus. Naja, die sind noch ziemlich schlecht und funktionieren nicht besonders gut, aber die Richtung ist klar, es geht in die Richtung, dass wir tatsächlich auch Waffen produzieren können. Das wird so sein, dass natürlich auch irgendwelche abstrusen, verrückten Bewegungen, die Partialinteressen, clanartig, wie auch immer, Bandenwesen, sonst wie, die werden sich auch ihre Waffen ausdrucken. Aber die werden sie sich auch so besorgen, sage ich mal. Das ist keine, sozusagen, das ist keine, kein Problem, was jetzt da kommt, weil die 3D-Drucker jetzt zugänglich sind. Ich würde niemals jetzt die Möglichkeit, 3D-Drucker zu nutzen, einzuschränken, weil es dieses Problem der Waffen gibt. Die kommen nicht daher, dieses Problem. Die ganzen Probleme sind soziale Probleme der gesellschaftlichen Organisation, die sich dann in solchen bewaffneten Konflikten ausdrücken. Und wie kriegt man die weg? Keine Ahnung. Nur langfristig dadurch, indem man die Gründe, die dazu führen, irgendwann wegkriegt. Nämlich Ungleichheiten, Armut, Ausschluss, Diskriminierung von Menschen unterschiedlicher Gestalt, Form, Aussehen, wie auch immer. Die Spaltungsgrenzen in der Gesellschaft entlaufen ja entlang beliebiger Dimensionen. Ist unendlich vervielfältigbar. Früher sagte man, naja, die Spaltung läuft entlang der Klassengrenze. Tut sie. Dann hat man erkannt, sie läuft anhand der Geschlechtergrenze. Tut sie. Dann anhand der Frage der sexuellen Orientierung, des Alters, der Bildung, der religiösen Orientierung, der ich weiß nicht was. Beliebig viele unterschiedliche Beschaffenheiten von Menschen, wenn man so will, werden genutzt, um Interessengruppen gegeneinander in Stellung zu bringen. Also das Problem ist, dass in dieser Gesellschaft man nur vorankommt, wenn man sich in einer Interessengruppe organisiert, um seine Interessen behaupten zu können, gegen die Interessen der anderen. Das ist das Kernproblem. Stattdessen brauchen wir eine Organisation, wo es nicht mehr nötig ist, ein gutes Leben zu haben auf dem Weg der Organisation der eigenen Interessen auf Kosten von anderen. Das ist der Weg. Aber der ist verdammt lang. Aber man muss ihn irgendwann mal anfangen, und zwar heute. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, Stefan, ich habe ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser vielen Kommunikation, die nötig ist, zum Beispiel um Fairness herzustellen, sehe ich irgendwie ein. Auf der anderen Seite bin ich so heilfroh, dass ich, wenn ich zum Beispiel in Graz bin, aus Deutschland komme, dass ich hier ein Bier kriege, ohne darüber kommunizieren zu müssen und irgendwelche Fairness herstellen zu müssen. Also die Frage ist, wie kriegen wir diesen einen Anspruch, durch viel Kommunikation Fairness herzustellen, zu einer anderen gesellschaftlichen Struktur, wo auch vieles automatisch laufen muss. Das ist ja gerade der Vorteil des Kapitalismus, dass er einen anonymen Markt hat, wo eben doch auch vieles von alleine läuft und wo ich keine Kommunikation brauche. Das entlastet ja auch enorm, ne? Ja, ich bin ein großer Freund von Entlastung und hätte das gerne, dass alles automatisch läuft. Aber jetzt möchte ich auf die Unterscheidung zurückkommen, die ich in dem Vortrag gemacht habe, nämlich zwischen der Organisation einer freien Gesellschaft, wenn sie dann mal auf ihrer eigenen Grundlage läuft, da würde ich davon ausgehen, wenn das Alltag ist, dann merken wir es nicht mehr, sondern dann fühlt es sich so an wie zu atmen. Dann ist es selbstverständlich. Aber wir leben nicht in einer solchen Gesellschaft, sondern für uns ist erstmal das andere, die Exklusionslogik, das Selbstverständliche. Und das Schwierige ist, dass wir tatsächlich jetzt einen Aufwand haben, uns klarzumachen, was haben wir da eigentlich in uns verinnerlicht und wie tragen wir das in die Projekte ein und welche Widersprüche rufe ich hervor? Es gibt keine Abkürzung in dem Sinne von, ich mache jetzt einen Sprung und dann wache ich morgen auf und dann fühlt sich es genauso selbstverständlich an, wie ein Bier zu kaufen, ein Bier zu kriegen, irgendwie, frei. Aber in einer freien Gesellschaft stelle ich es mir genauso vor. Da verlierst du keinen Gedanken mehr daran. Da machst du dir keinen Kopf mehr darüber, ob Leute vielleicht ausgeschlossen werden durch deine Handlung, wenn die Gesamtstruktur nicht so beschaffen ist. Heute müssen wir aber explizit gegen den Strom, gegen den Hauptstrom der Exklusionslogik andenken, anarbeiten, ansolidarisch sein. Und das ist anstrengend. Mir fällt keine Abkürzung ein. Wenn jemand eine Idee hat für eine Abkürzung, dann nehme ich die gerne auf. Zwei Elemente fehlen mir noch, also beim Kapitalismus, dem Sie ja ein Ende prophezeien, also das enden wird es sicher, nur wann und wie, wissen wir nicht. Ich möchte nur zwei Schlagworte da in die Debatte werfen, das ist einerseits, das sind das sozusagen die ganz kräftigen Motoren mit Turbolader im Kapitalismus, das eine ist das Geld, ja, und ja, das Geld und das andere ist der Zinseszins. Also beim Geld haben Sie schon eine leichte Erwähnung, dass Sie sagen, heraus aus der Kaufwirtschaft und hin zur Tauschwirtschaft. Also die Antwort war partiell drinnen. Aber die Zinseszinsproblematik, die begünstigt natürlich auch sehr das Reichwerden. Ja. Also das ist inhärent drin und diese Exponentialfunktion, das ist rein mathematisch gesehen eine Begünstigung derer, die die ersten 2-3 Millionen verdient haben und dann zu den nächsten bis zu den Milliarden und zig Milliarden läuft es ja dann von selber. Wenn sie zum Beispiel Rendite von 6% haben, dann haben sie alle 10 Jahre Verdoppelung des Kapitals, das dann wiederum verzinst wird. Da gibt es auch eine Idee, dieses, wie heißt das, das 100%-Geld oder der Monetarismus, na wie heißt das? Ja, das 100%-Geld, kennen Sie das? Kenne ich jetzt da nicht. Da gibt es dann in der Luther-Universität Erfurt, der Herr Huber, ja, ja, der... Es gibt sehr viele Modelle. Den kennst du, ne? Ja, okay, danke. Aber ich würde gerne noch eine Klarstellung machen. Ich habe zwar mich tendenziell gegen das Geld argumentierend ausgesprochen, aber ich möchte es nicht durch eine Tauschwirtschaft ersetzen oder so, sondern ich habe mich auch gegen den Tausch ausgesprochen. Ich würde sogar umgedreht sagen, der Tausch ist eine Folge der getrennten Privatproduktion, weil wir eben nicht commonsartig gemeinschaftlich produzieren, vorher überlegen, was brauchen wir, was sind unsere Bedürfnisse und dann die Dinge herstellen, sondern weil wir erstmal produzieren, getrennt voneinander und hoffen, das Zeug wird irgendwann verkauft, müssen wir auf einen Markt gehen und es tauschen, weil es sonst nicht gesellschaftlich verteilt werden kann. Der Markt ist die Form der Verteilung von getrennt und privat produzierten Gütern, Waren. Markt bedeutet aber Tausch und Tausch bedeutet, ich brauche ein Mittel, um den Tausch zu befördern, weil es unheimlich ungünstig ist, diese unterschiedlichen Produkte miteinander auszutauschen. Geld ist also eine notwendige Folge von Markt. Und Geld wiederum, Sie haben den Zins angesprochen, zieht nach sich, dass diese ganze Wachstumslogik, die ich in der Produktion sehe, dann sich auch wieder geltlich ausdrückt. Ich würde es also umdrehen, nicht der Zins ist die Ursache für die Produktionssteigerung, sondern umgekehrt. Die Produktionssteigerung auf der stofflichen Seite zieht notwendig eine Zinserscheinungsform auf der monetären Seite nach sich. So rum ist der Zusammenhang. Und deswegen bringt es auch nicht, den Zins zu kritisieren, weil der nur die Folge ist. Das ist nicht die Ursache. Sondern was kritisiert werden muss, ist, dass man am Anfang zu der Kette geht und der Anfang der Kette ist die getrennte Privatproduktion, die Tausch braucht, um funktionieren zu können. Stattdessen brauchen wir eine Form der Verständigung darüber, was wir brauchen, um es dann so herzustellen, dass das da ist, was wir brauchen. Und wie das gehen kann, machen wir morgen in einem längeren Workshop. Sie haben gesagt, wir können uns darüber verständigen, was wir brauchen und was unsere Bedürfnisse sind. Können Sie sich das vorstellen, dass das auf großem Level wirklich möglich ist? Also jemand möchte Frieden und keine Waffen, andere möchten aber gern herumballern. Und wie kommt man da, ich glaube, die Bedürfnisse, dass man da einen globalen Konsens kriegt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Auch hier wieder sind wir darauf gedanklich verwiesen, dass wir uns immer die Formen vorstellen, die wir kennen. Demokratische Formen oder Parlamente oder wir treffen uns alle im Fußballstadion und reden dann miteinander und versuchen einen Konsens herzustellen oder so eine Vorstellung und kann sich sehr schnell vorstellen, das wird irgendwie nichts. Morgen versuche ich, ich kann es jetzt nicht in 5 Minuten auch nur sagen, morgen versuche ich ein Szenario zu entwickeln, wie man auf der Basis der Bedürfnisorientierung eine gesamtgesellschaftliche Vermittlung organisieren kann, dass alles das, was wir wollen, auch da ist. Aber ich kann es jetzt nicht aus dem Ärmel mal in 3 Worten hinschmeißen. Es hat aber viel damit zu tun, dass wir auch versuchen müssen, uns von Formen zu verabschieden, die wir glauben, die unheimlich wichtig sind, damit wir vorankommen. Zum Beispiel ist ganz viele Leute sind auf die Demokratiefrage orientiert. Ich finde Demokratie unheimlich wichtig. Aber ich glaube nicht, dass wir die geniale demokratische Form zu finden, um dann einen perfekten Abstimmungsmechanismus zu haben. Daran glaube ich nicht. Sondern wir brauchen andere Formen. Und was das sein kann und wie das gehen kann auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, versuche ich morgen zu entwickeln. Ja, es gibt ja die Theorie, dass früher die Ackerbaukulturen so das Feld behauen haben, dass alle... oder alle Menschen dieser Siebschaft beteiligt waren dabei, mit einem Hauen den Acker zu bebauen. Und dann ist ein technisches Gerät erfunden worden, nämlich der Pflug. Und dann war es möglich, dass ein Mann das ganze Feld bebaut hat und dadurch ist Eigentum entstanden. Und wie sich das weiterentwickelt hat, das hat man dann nicht gesehen, was entstanden ist. Der Kapitalismus lebt ja auch von Eigentum, von Besitz. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wie könnte man diese Entwicklung wieder rückgängig machen, dann habe ich die Idee, dass ich nachdenke, welche Dinge zu produzieren gehen gemeinschaftlich besser oder funktionieren gemeinschaftlich besser. Und da haben wir schon gehört, oder wir wissen das auch in Graz, Gemüse kann man gemeinsam produzieren, man wird abhängiger, man wird unabhängiger dann von den großen Gemüseproduzentinnen. Und eine weitere Idee, die mir gekommen ist dazu, wäre, dass in der heutigen Zeit die Produktion unter Anführungszeichen jetzt von Kindern vielleicht auch gemeinschaftlich besser geht. Das wäre vielleicht auch so eine Nische, wo man weiter schauen könnte, das geht. Also nach dem Motto, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Das gibt es ein afrikanisches Sprichwort. Das ist mir dazu eingefallen. Ja, ich bedanke mich bei euch allen für die Beteiligung einstweilen. Würde mich freuen, euch weiterzusehen in den nächsten Tagen und später bei den Veranstaltungen. Vielen Dank auch dir, Stefan. Und danke auch an alle, die sonst beigetragen haben. Dankeschön.